Tja, so einen kleinen Kobold zu haben, das ist ganz lustig. Aber glaub mir, es ist nicht so ganz einfach, sich daran zu gewöhnen. Da gibt's allerhand Probleme, nicht nur für den Meister Eder, sondern auch für den Pumuckl. Man muss sich als Kobold wirklich erst mühsam daran gewöhnen, sichtbar zu sein. Und man muss sich als Mensch daran gewöhnen, etwas zu sehen, was andere nicht sehen können. Vor allem, wenn dieses Etwas eine Menge Unsinn im Kopf hat. Aber zunächst ging's einmal um ganz schlichte, praktische Dinge. Und zwar darum, wo der Pumuckl schlafen soll. Sich einfach in Hobelspäne zu verkriechen, ist ja wohl auf die Dauer nicht das Richtige, oder? Der Meister Eder ist ein ordnungsliebender Mann und so pflegt er auch immer, die anfallenden Hobelspäne ordentlich zusammenzukehren. Jetzt schau nur, was das für eine Unordnung gibt, bis da ausschaut. Da komme ich ja aus dem Zusammenkehren überhaupt nicht mehr raus. Nein, bitte nicht erkehren, meine schönen, schönen Sägespäne! Nicht! So geht das nicht auf die Dauer. Dann müssen wir eine andere Lösung finden. Finden? Ich habe aber die Lösung überhaupt nicht versteckt. Ich habe den ganzen Tag noch nichts versteckt. Nein, nein, nein. Die Lösung kannst du auch nicht versteckt haben, weil das nichts zum Verstecken ist. Ich meine doch, wir müssen das mit den Sägespänen anders machen. Aber wie? Ja, erstens mag ich die Unordnung nicht. Unordnung ist aber was sehr Schönes. Kobolde lieben Unordnung. Ja, das kann ja gut werden. Ja, und zweitens? Und zweitens landest du noch einmal im Ofen, weil ich dich aus Versehen mit zusammenkehre. Ui, ui, der Ofen ist heiß, voll. Also drum. Ich will aber Späne haben. Es raschelt so schön und schläft sich so gut und versteckt sich so fein. Ein altes Kobold-Sprichwort sagt, wo Späne ist, ist alles gut. Ja, das ist aber kein besonders schlaues Sprichwort. Aber ein sehr altes. Wenn man dabei in Gefahr kommt, dass man in den Ofen geschmissen wird. Ach, Gefahr. Da lachen ja alle Kobolde. Was Unsichtbares verbrennt doch nicht. Ja, aber du bist doch jetzt sichtbar. Jedenfalls für mich. Das habe ich vergessen. Der Pumuckl ist sichtbar. Ja, jetzt hör auf zu jammern. Das ändert nichts. Gewöhn dich dran, dass du als Sichtbarer alles so spürst wie wir auch. Und darum bist du auch in Gefahr, wenn du dich in den Sägenspänen herumtreibst. Wo soll denn der Pumuckl dann schlafen? Gib auch, Pumuckl. Ich hab da eine Idee. Eine prima Idee. Na, wozu bin ich ein Schreiner? Ich schreinere dir ein kleines Bettchen, genauso eins wie meins, bloß ganz klein. Ja, und wenn du das dann auch in den Ofen wirfst? Okay, Unsinn. Das stellen wir hier auf die Kommode. Da kommt kein Besen hin und ich weiß dann, wo du schläfst. Aha. Aha. Ja, haben wir eigentlich alle sichtbaren Wesen entdeckt? Ja, so ziemlich schon. Die Vögel auch? Ja, die haben sowas Ähnliches. Ein Nest. Und die Hunde haben auch ein Nest? Die Hunde, die Großen, die haben ein Bett aus Stroh in der Hundehütte. Und die Kleinen? Die haben ein Kissen oder ein Polsterbett. Und die Mäuse und die Hasen und die Katzen? Ja, die haben alle einen sauberen Platz, wo sie schlafen. Nur der schlampige Pumuckl will in den Sägespänen schlafen. Und dann bitte, mach mir schnell ein Bett, ganz schnell. Ein Bett ist nett, wenn ich's schon hätte. Bett, ja. Nett, fett. Ja. Also jetzt suchen wir uns ein ganz feines Holz raus. Ja, ja. Ist doch. Ein bisschen zu groß. Wart, wir schneiden es kleiner. Und der Schreinermeister Eder hat gesägt und gebastelt und geleimt und nicht nur das. Weil es ihm so richtig Spaß gemacht hat, hat er das kleine Bett mit zierlich geschnitzten Füßen versehen und oben dem Bettrand einen wunderschönen barocken Schwung gegeben. Und dann noch das Ganze wie ein altes Bauernmöbel bemalt. Es war ein Meisterwerk, kann ich euch sagen. Stolz hat er es dem Pumuckl gezeigt. Na, was sagst du jetzt? Ist das Bettchen nicht schön geworden? Das ist das reinste Himmelbett, findest du nicht? Ja, das ist ja viel schöner als ein Nest vom Vogel und viel schöner als Betten von Hunden und Hasen und von Katzen und Mäusen. Das ist ja sogar schöner als dein Bett. Ja. Ein Pumuckl-Bett. Und bunt bemalt habe ich das auch. Bunt bemalt. Das hast du ja nicht übersehen kann. Ja. Schau her, ich habe sogar was eingeschnitzt. Und der Pumuckl hat dir dabei geholfen. Was hast du? Geholfen. dass ich das nicht gespannt habe. Was hast du denn geholfen? Ja, ich habe keinen Farbtopf umgeworfen und keine Raspel weggeschleppt und kein Glaspapier versteckt. Und dann habe ich dich nicht gepiekt und nicht gezwickt und dafür ein schönes Bett gekriegt. Ja, das reimt sich schon wieder. Ja, auf die Art kann man natürlich auch eine große Hilfe sein. Ja, ja. Bett gekriegt, bald drin gelickt, in Schlaf gewickt, pur Mucke verknickt, sehr vergnügt. Ja, also, jetzt schön daher. Ja. Und da kommt jemand über den Hof. Das ist die Frau Reiser. Die kommt bestimmt zu mir. Ja, gib mir vorher das Bett. Schnell, schnell. Ich muss jetzt gleich da drin schlafen. Ist ja noch nichts drin, Pumuckl-Kekis. Das macht doch nichts. Ich tue Sägespäne rein und dann werde ich sehen, wie man da drin schlafen kann. Also von mir aus. Ich leg's da auf den Sägespänenhaufen. Ja. Aber nur für jetzt, gell? Grüß Gott, Herr Eder. Ah, Frau Reiser. Grüß Gott. Sie, Herr Eder, ich hätte eine ganz große Bitte. Könnten Sie vielleicht einmal zu mir rüberkommen und schauen, ob man auf meinem Schrank noch einen Aufbau draufsetzen könnte? Einen Aufbau? Ja, aber das müssen Sie sich selber anschauen. Mei, ja, was liegt denn da Nettes in die Sägespäne? Ein kleines Bettel, ein Puppenbettel. Ach, das ist nichts, das ist bloß so eine Spielerei. Ja, und das schmeißen Sie einfach weg? Ja, wieso den weg? Ach so, weil es auf dem Haufen da liegt. Also Sie sind im Stand und schüren es ein. Nein, ist das eine hübsche Arbeit. Darf ich es einmal in die Hand nehmen? Oh, an was habe ich mich jetzt da gezwickt? Haben Sie sich gezwickt? Ja, und wie? Wie hübsch das bemalt ist. Also wissen Sie, Herr Eder, das wäre genau das, was sich meine Doris für ihre Puppe wünscht. So, ja, aber ja, eigentlich, das ist nichts für eine Puppe. Aber wofür denn sonst? Sie werden wohl kaum selber drin schlafen. Na, wenn man da noch so hübsche kleine Kissen reinmacht. Herr Eder, was wollen Sie dafür? Ich kaufe es Ihnen ab. Ja, aber, das ist so nichts Verkäufliches. Nein, nein, also geschenkt nehme ich es nicht. Sie müssen schon sagen, was dafür verlangen. Ja, eigentlich will ich es ja gar nicht hergeben, weil... Jetzt sagen Sie nicht, dass das keine hübsche Arbeit sei. Das haben Sie sicher selber gemacht und jetzt genieren Sie sich, weil Sie ein bisschen gespielt haben. Stimmt's? Nein, aber ich brauch's vielleicht noch. Werfen Sie denn alles, was Sie noch brauchen, auf einen Sägespänenhaufen zum Abfall? Aber Herr Eder, Sie brauchen sich doch nicht zu genieren. Ich zahle Ihnen 10 Mark dafür. Meine Doris, die wird sich sehr drüber freuen. Da rutscht dir ein Farbtopf. Hier, schau mal. Oh, mein Gott, jetzt wäre mir fast die Farbe über die Schuhe gelaufen. Mein Gott, jetzt schmiert's da am Boden rum. Geben's mir mal schnell einen Lumpen her. Herrschaftszeiten, Pumuckl, lass das. Wie bitte? Was soll ich lassen? Lassen Sie das aufputzen. Ich mach das schon. Aber nein, eine Frau, die kann das besser. Herr Eder, wenn ich das Bettchen bekomme, dann tue ich alles. Ach, da ist ja ein Lumpen im Ausguss. Oh, jetzt habe ich mich überall angespritzt. Also, wer ist denn das jetzt zugange? Frau Reiser, bitteschön. Frau Reiser, ich glaube, es ist besser, wenn Sie sich da nicht länger aufhalten. Sonst passiert Ihnen noch was. In so einer Werkstatt kann man an alles Mögliche hinkommen. Also, da gehe ich wirklich lieber. Herr Eder, ich lege Ihnen jetzt hier die 10 Mark hin. Aber nein, bitte, Frau Reiser. Doch, doch, das können Sie ruhig annehmen. Ich nehme dafür gleich das Bettchen mit. Und Sie kommen morgen rüber wegen des Schrankes. Abgemacht? Ja, ich komm schon. Also, Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiederschauen. Mein Mensch, ich hab mein Mensch mitgenommen. Ich hab alle Läden runter und alles nachgeholt. Du kriegst gleich eine hinter deine Löffel. Ja, was fällt dir denn ein? Was fällt dir denn ein? Es gehört mir und nicht ihr. Mir und nicht ihr. Jetzt hüpf nicht herum wie ein Floh. Tut mir ja auch leid. Oh, ich weiß, was ich tue. Ich springe jetzt durchs Fenster. Ich saus ihr nach. Hui! Ah! Was ist denn das? Jetzt ist er wie ein Floh zum Fenster rausgehüpft. Pumuckl! Pumuckl! Pumuckl! Pumuckl! Aber von dem Pumuckl war nichts mehr zu sehen. Der kleine Kerl ist wie der Wind der Frau Reiser nachgesaust und ist mit ihr zur Tür ihrer Wohnung hineingewischt, wo gerade die Doris mit ihrer Puppe gespielt hat, während ihr großer Bruder Herbert seine englischen Wörter gelernt hat. Frau Reiser hat gesagt... So, Kinder, da bin ich wieder. Kannst du deine englischen Vokabeln jetzt, Herbert? Wenn die Doris mich nicht andauernd gestört hätte mit ihrer Spielerei, wäre ich schon längst fertig. Die muss ja immer laut reden mit ihren Puppen, als ob das nicht auch leise geht. Sonst verstehe mich doch die Puppen nicht, Mutti. Aber du musst auch ein bisschen Rücksicht auf deinen großen Bruder nehmen, weißt du? Herbert, ich höre gleich deine Vokabeln ab, wenn wir das miteinander machen, dann geht's ganz schnell. Schau dir mal, was ich Nettes beim Schreiner Eder entdeckt hab. Ui, Mutti, ein Puppenbett, ist das schön. Och, Puppenbett. Schau nur, was das für eine hübsche Arbeit ist. Das kriegt mein Paulinchen, nicht wahr, Mutti? Ja, Doris, aber unter einer Bedingung, dass du den Herbert jetzt lernen lässt. Ich richte jetzt das Abendessen und in einer halben Stunde frage ich dich deine Vokabeln ab, Herbert. Ja, Mutti. Sleep, schlafen, slide, gleiten, slit, schlitzen, so, sehen. So, du bekommst jetzt das schöne Bettchen, Paulinchen, und... Herrschaft, Zeiten, du sollst still sein. Gerade hat sie die Mutti gesagt. Das Paulinchen schläft ja sowieso gleich, dann kann ich ihr ja nichts mehr sagen. Sleep, sleept, sleept. Slide. Schau, wie schön das Paulinchen reinpasst. Deine Puppe schaut in dem neuen Bett genauso blöd aus wie sonst. Die Puppe schaut gar nicht blöd aus, das sag ich der Mutti. Mutti, Mutti, Mutti. Sleep, sleept, sleept, sleep. Ja, ich werf die Puppe raus. Ich will mein Bett wieder haben. Raus mit der Puppe, raus. Das Bett gehört mir. Edge, die Mutti hat gesagt, meine Puppe schaut gar nicht blöd aus. Ui, du hast meine Puppe rausgeschmissen, du bist gemein. Spinn doch nicht, ich hab deine Puppe überhaupt nicht angerührt. Die wirst du selber rausgeschmissen haben, als du rausgelaufen bist. Nein, hab ich nicht, du warst das. Wenn du das nochmal sagst, schmier ich dir eine. Komm, Paulinchen, armes Püppchen, komm in dein Bettchen. Komm, Paulinchen, armes Püppchen, komm in dein Bettchen. Ich sag's der Mutti, dass du gar nicht weiter lernst. Sag's ihr doch. Tu ich auch, tu ich auch. Slide, gleiten, smell, smelt, smelt. Raus mit der Puppe! Dumme Puppe! Das ist mein Bett! Raus mit dir! So, und jetzt das Bett unter die Couch verstecken. Verstecken, bis es Nacht ist. Nachts wird es der Pumuckl dann wegschleppen. Der Pumuckl ist schlau! Riechen. Mutti hat gesagt, sie kommt gleich rein und wäscht dir den Kopf und dann... Mein Bettchen, du hast mein Bettchen weggenommen und mein Paulinchen auf den Boden geworfen. Gibst du gleich das Bett wieder her? Ich? Ich glaub, du spinnst. Gib's sofort her, gib's her. Mutti, Mutti! Ich hab's nicht. Wenn ich's dir sage, ich hab's überhaupt nicht angerührt. Mutti, Mutti, Mutti! Sagt einmal, kann man euch denn keine 2 Minuten allein lassen? Herbert, du bist doch wahrhaftig groß genug, um das Kind in Frieden zu lassen. Immer bin ich alles. Ich bin überhaupt nicht von dem Stuhl aufgestanden. Doris, wo hast du's hingetan? Da auf dem Boden, Mutti. Wenn du's da hingestellt hast, dann muss es doch auch da sein. Wer ist denn das? Ich komm gleich wieder. Ich hab's wirklich nicht, Doris. Doch, du hast es. Christopher Reiser! Grüß Gott, Herr Eder. Ah, Sie kommen sicher wegen dem Schrank. Ja. Kommen Sie nur rein, Herr Eder. Wegen dem Schrank, ja. Und wegen des kleinen Bettes. Grüß euch auch, Kinder. Grüß Gott. Wir streiten gerade wegen dem Puppenbett. Die beiden behaupten, es sei spurlos verschwunden. Hab ich mir's doch gedacht. Wieso haben Sie sich das gedacht? Weil sowas leicht verschwindet. Aber ich bitte Sie, so klein ist es auch wieder nicht. Schon, aber... Haben Sie die Gangtür aufgehabt? Wieso? Ich verstehe Sie nicht. Ein Bett kann doch nicht wie eine Katze davonlaufen. Wer weiß? 4 Füße hat's ja. Oder nicht? Sie haben recht, Herr Eder. Man muss Streit immer mit Humor nehmen. Also, Kinder, rausgelaufen sein kann es nicht. Jetzt lasst gefälligst das Bettchen wieder auftauchen. Wenn ich's aber nicht hab. Natürlich hat er es. Wenn ich dir mein Ehrenwort gebe. Ich gebe auch mein Ehrenwort. Kommt, jetzt werft nicht mit Ehrenworten rum. Einer von euch muss das Bettchen haben. Entschuldigen Sie, Frau Reiser, aber das muss gar nicht sein. Es könnte auch der Pumuckl haben. Und wenn die Gangtür auf war, dann hat es weggeschleppt. Wer ist denn der Pumuckl? Ein Hausgeist. Der haust eigentlich in meiner Werkstatt. Aber es könnte sein, dass er... Sie sind goldig, Herr Eder. So einen Märchenonkel, den bräuchten wir dringend. Für Märchen bin ich schon zu groß. Das ist kein Märchen. Du glaubst gar nicht, was ich mit dem Pumuckl in meiner Werkstatt alles erlebe. Sie wollen uns einen Bären auffinden. Nein, ehrlich nicht. Ich mache doch kein Bettchen für jemand, den es gar nicht gibt. Ich will aber nicht, dass ein anderer das Bettchen hat. Nein, das ist doch bloß ein Spaß von Herrn Eder. Jetzt schaut mal unter die Couch und unter den Schrank. Vielleicht hat die Doris beim Hinauslaufen das Bettchen angestoßen und es drunter geschubst. Da ist es, unter der Couch. Na also, da habt ihr mal Glück gehabt, dass es überhaupt noch da ist. Au, Doris, zwicken gilt nicht. Ich hab dich nicht gezwickt. Wollt ihr jetzt nicht endlich aufhören? Herbert, das war nicht die Doris. Das war bestimmt auch der Pumuckl. Pumuckl, hör jetzt auf damit! Also das führen wir jetzt auch ein, dass an allem der Pumuckl schuld ist, Herr Eder. Sagen Sie bloß nicht an allem, sonst wird er zornig und zwickt Sie auch. Gut, ich nehme mich schon in Acht. Also Kinder, das Bett ist wieder da und alles ist in Ordnung. Nein, Frau Reiser, alles noch nicht. Ich habe nämlich eine große Bitte. Könnten Sie mir das Bettchen nicht noch einmal leihen? Sie kriegen es übermorgen wieder. Wissen Sie, das ist ein Modell. Und das ist so schön, dass ich noch eins davon machen möchte. Sie machen noch mehr Puppenmöbel? Das habe ich gar nicht gewusst, Herr Eder. Ist denn das wirklich ein lohnendes Geschäft? Lohnend? Nein, eigentlich nicht, aber also darf ich es noch einmal mitnehmen? Ja, Herr Eder. Dankeschön. Also, bis übermorgen. Wiederschauen. Wiederschauen, Herr Eder. Wiederschauen, Herr Eder. Also, ihr zwei, schämt ihr euch denn gar nicht? Mutti, aber ich... Ach, weißt du, Mutti... Wenn der Herr Eder nicht gewesen wäre, dann... Ach, du meine Güte. Ich habe ja ganz vergessen, dass er ja meinen Schrank anschauen sollte. Oh, da muss ich ja gleich... Herr Eder? Herr Eder? Jetzt ist er schon aus dem Haus. Jetzt habe ich einfach den Schrank vergessen. Vor lauter Puppenbett. Ich hab's wieder, mein schönes Bett, mein Pumuckelbett. Also, weißt du, das ist ja allerhand. Du kannst doch nicht einfach zu den Leuten laufen. Oh, das kann ich sehr einfach. Hast du ja gesehen, aber dass ich das kann. Aber ich hab's doch verkauft. Und etwas Verkauftes kann man nicht einfach wieder wegnehmen. Es gehört aber mir. Ich hätte schon wieder ein anderes gemacht. Aber du hast mich ja nicht vernünftig mit dir reden lassen. Einfach auf und davon. Ich will kein anderes Bett. Ich will das Bett. Du, das bringt man bei uns Menschen schon den allerkleinsten Kindern bei. Dass man nicht einfach, ich will sagen kann. Ein bisschen Vernunft. Vernunft hat keine Unterkunft in der großen Koboldszunft. Ja, das scheint mir auch. Jetzt muss ich halt das gleiche Bett noch einmal machen. Als wenn das keine Arbeit wäre. Und das eine sage ich dir. Noch mehr kleine Möbel für dich mache ich nicht. Ja, wo komme ich denn da hin? Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Sie, Herr Eder, die Frau Reiser hat mir gerade erzählt, dass Sie so herzige Puppenbettchen machen. So? Ja, und hier, da sehe ich eins. Ach, goldig ist es. Einfach goldiges. Na, sowas liebevoll gemacht, das findet man ja heutzutage überhaupt nicht mehr. Ja, das verkaufe ich ja. Ja, das habe ich schon gehört von der Frau Reiser, ich weiß. Aber ich habe da zwei kleine Nichten, Zwillinge, wissen Sie. Und für die wäre das schönste Geburtstagsgeschenk. Und weil Frau Reiser gesagt hat, sie würden mehrere machen, da habe ich mir gedacht, ich bestelle gleich zwei für mich. Und noch ein drittes für meine Freundin. Die möchte auch eins für ihr Kind. Ja, aber... Ja, das für meine Freundin eilt ja nicht so, aber die beiden anderen... Ich habe aber noch was anderes zu tun, als Puppenbettchen zu machen. Ja, das glaube ich Ihnen gern, aber so ein goldenes Herz für Kinder, wie Sie haben... Naja, die Frau Reiser hat mir es gerade erzählt, da können Sie ja gar nicht Nein sagen, stimmt's? Ja, aber... Ja, das ist aber nett, dass Sie das machen. Vielen Dank, Herr Eder, vielen Dank. Wann kann ich denn wieder vorbeischauen? Vorbeischauen, ja, also... Ja, also ich schaue dann in 4 Tagen vorbei, ja? Dankeschön, Herr Eder. Vielen Dank und auf Wiedersehen, Herr Eder. Ja, sowas. Gibt's das auch? Jetzt muss ich gleich 3 Bettchen. Halt, na, noch eins für die Doris, das sind 4. Pumuckl, was sagst du jetzt dazu? Nicht. Pumuckl. Psst, sei still, ich schlafe. Ich schlafe sehr gut in meinem neuen Bett. Sehr gut. Ja, komm her, wir legen noch ein paar Sägespäne rein, sonst liegst du ja viel zu hart. Ah, dann bin ich viel zu hart. Der kleine Schlawiner, jetzt schlaf gut. Sowas. Na, sowas. Ja, sowas. Ja, sowas.